säufst. Und nicht mal der Teufel dein Freund ist, wenn du dich hast, deine Kraft an die Leute vergeudest. Immer einen draufsetzt, bis es irgendwann aufsetzt. Wenn du die letzten 10 Stunden in deine Faust setzt und ausgerechnet deine Traumfrau dabei ist, ausgerechnet, wenn du schon vor dem Schlafen weißt, dass dein Traum nicht echt ist. 1000 Sätze, die sich für Geld nicht mal lohnen auszusprechen. Ich hab zu glauben vergessen, glaub es zu wissen, wenn Reden nicht mehr reicht, wo bereit bist, Worte in deine Haut zu stechen. Keine Erklärung für dein Verhalten hast, außer blauer Flecken. Glaub mir, es ist kaum berechtigt zu sagen, mir macht dich echt das Wort, das dir sagt, dass du alles bist, alles, was ich bis jetzt nicht sagen konnte und letztlich haben wollte. Und es spricht alles dafür, es nicht zu bekommen. Ich seh alles so deutlich vor mir, nur heute verschwommen. Ich kann nicht mehr so weiter, verdammt. Ich halte es einfach nicht mehr aus, dass der Shit alles versaut. An sich so einfach, keinen Fick zu geben, den einen Schritt zu gehen und trotzdem nicht vorwärts zu kommen. Einblick in mein Leben, ich such und finde mich, fluch und es bringt mir nichts. Kann tun, was ich will, du merkst nichts. Es blutet innerlich, mach dir nichts vor, selbst wenn du hörst, was ich sag, kannst du nicht meine Last tragen, auch wenn du schwörst, dass du stark bist. Es ist gleich, was ich schreibe, es geht weiter. Komm und zeig mir dein Leid, es ist heilbar. Ich muss weg von dem Dreck, muss es meistern. Du musst weg von dem Dreck, kein Scheiß. Ich hab es ist eine Illusion, weil die Antwort auf die Fragen nicht im Whisky schwimmt oder im Chill und Bone. Das ist so leicht, theoretisch verstehen täglich, doch Fakt ist, dass die Praxis einfach dein Leben ist. Und nein, ich brauch niemand, um die Leere in mir zu füllen. Ich fühle, es ist mehr als eine Affäre in mir. Bis zum Herztod, dieser Stoff macht es pervers. So wie es war, soll es nie mehr werden. Ich kann nicht mehr so. Wenn der Trieb dich steuert, wird die Liebe teuer. Wenn ich den Verstand abschieß, geh ich bis sie ins Feuer. Das Einzige, was du in diesem Rauch wirklich erkennst, ist, dass die Lösung deiner Sorgen anscheinend 40% hat. Kennst du die Schmerzgrenze, wenn ich mit dem Herz kämpfe? Das ist ein Film, doch er hat immer das verkehrte Ende. Wenn sie es will und mich nicht will, reicht nur ein mieser Spruch. Dieser Abend endet nicht mit dir, sondern mit Kieferbruch. Ja, es ist leicht, sich selbst Verrückte zu liefern, die Schmerzen weiterzugeben, weil sie das Glück nicht verdient haben. Baby, wahrscheinlich hast du deine Fehler wie jeder, doch ich verlang von dir, dass du dir mein Leben zum Problem machst. Die Stärke, die mir fehlt, wenn du hier bist, ist hier, sind nicht schwer zu kompensieren. Ich weiß, das ist das Leben nicht wert. Ich geb die Flasche, der Schmerz in den Adern reißt nicht ab. Was bleibt es neben?